Der Pfaffenwahl. Es hat der König Konstantin den Stuhl zu Rom so viel verliehen. Speer, Kron und Kreuz, das lasset euch berichten. Da schrie der Engel laut, o weh, zum zweiten weh, zum dritten weh. Doch stand die Christenheit so schön in Züchten. Der ist nun Gift herabgefallen, der Honig ward zu einer Gallen. Doch wird der einst noch viel geklagt. Alle Fürsten leben nun in Ehren, doch der Höchste nicht mehr Macht hat, die Wahl der Pfaffen das vollbracht hat. Es sei dir, süßer Gott, geklagt, die Pfaffen wollen Laienrecht bekehren. Der Engel hat uns wahrgesagt. Walter von der Vogelweide.